Abschnitt 11 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton, übersetzt von H. M. von Lamme. Missgestalt Teil 2. Er versank von neuem in Schweigen und beobachtete den fernen Umriss des Inders, der immer noch steif wie im Gebete dasaß. Auf den ersten Blick schien er regungslos, doch als Father Brown ihn genauer betrachtete, gewahrte er, dass der Mann nahezu unmerklich in einer rhythmischen Bewegung hin und her schwankte, gerade wie die dunklen Baumwipfel leise in dem leichten Winde wogten, der die düsteren Gartenpfade heraufwehte und die gefallenen Blätter aufwirbelte. Die Dunkelheit senkte sich schnell auf das Land hernieder, wie vor einem Gewitter, doch konnte man noch jede Gestalt auf ihrem Platze erkennen. Atkinson lehnte verdrossen an einem Baume. Quintons Gattin stand noch an ihrem Fenster. Der Arzt schlenderte langsam um das Ende des Studierzimmers. Man konnte seine Zigarre wie ein Irrlicht leuchten sehen, und der Fakir saß noch aufrecht, aber doch schwankend da, während die Bäume über ihm zu schwingen und fast zu rauschen anfingen. Sicher zog ein Wetter herauf. »Als der Inder mit uns sprach«, fuhr Brown in leisem Unterhaltungstone fort, »hatte ich etwas wie eine Vision. Ich sah gewissermaßen ihn und die Welt, in der er lebte. Und doch sagte er nur dreimal dasselbe. Als er zum ersten Mal sagte, ich wünsche nichts, bedeutete dies nur, dass er undurchdringlich sei, dass Asien sein Geheimnis für sich behält. Dann sagte er wiederum, ich wünsche nichts, und ich wusste, er meinte, er genüge sich selbst wie ein Kosmos, dass er keines Gottes bedürfe und es für ihn keine Sünde gäbe. Und als er zum dritten Mal sagte, ich wünsche nichts, sagte er es mit flammenden Augen, und ich verstand, dass er buchstäblich meinte, was er sagte, dass nichts sein Sehnen und seine Heimat sei, dass er nach nichts verlangte als nach Wein, das Aufgehen in nichts, die reine Zerstörung von allem und jedem. Zwei Regentropfen fielen, und aus irgendeinem Grunde schreckte Flambeau auf und blickte aufwärts, als hätten sie ihn gestochen. Und in denselben Augenblicke begann vom Ende des Gewächshauses her der Doktor auf sie zuzulaufen, wobei er irgendetwas laut rief. Als er wie eine Bombe unter sie fuhr, wollte es der Zufall, dass der unruhsame Atkinson sich dem Hause näherte. Der Arzt packte ihn mit krampfhaftem Griffe am Kragen. »Betrüger«, schrie er, »was hast du ihm getan, du Hund?« Der Priester war aufgesprungen, und seine Stimme klang stahlhart, wie die eines kommandierenden Soldaten. »Keine Schlägerei«, rief er kühl, »wir sind unser genug hier, um, wenn nötig, jeden festzuhalten. Was ist geschehen, Doktor?« »Es ist etwas nicht in Ordnung mit Quinton«, versetzte der Arzt leichenblaß. »Ich konnte ihn soeben durch die Scheiben sehen, und die Art, wie er liegt, gefällt mir nicht. Jedenfalls liegt er nicht mehr so, wie ich ihn verließ.« »Gehen wir zu ihm hinein«, sagte Father Brown kurz. »Sie können Mr. Atkinson freilassen. Ich habe ihn, seit wir Quintons Stimme hörten, nicht aus dem Auge verloren.« »Ich werde hier bleiben und ihn bewachen«, erbot sich Flambeau eilend. »Sie gehen hinein und sehen nach.« Der Arzt und der Priester liefen zur Türe des Studierzimmers, schlossen auf und stürzten hinein. Dabei fielen sie fast über den großen Mahognitisch in der Mitte, an welchem der Dichter zu schreiben pflegte, denn der Raum war nur durch ein schwaches, für den Kranken unterhaltenes Kaminfeuer erleuchtet. In der Mitte dieses Tisches lag ein einzelnes Blatt Papier, augenscheinlich mit Absicht dorthin gelegt. Der Arzt griff es auf, warf einen Blick darauf und mit dem Ausruf »Guter Gott, sehen Sie nur!« reichte er es Father Brown hin, stürzte nach dem Glashause, wo über den verhängnisdrohenden Tropenpflanzen noch ein Glutschimmer des Abendrotes zu hängen schien. Father Brown las die Worte dreimal, ehe er das Papier niederlegte. Die Worte lauteten: Ich sterbe durch meine eigene Hand, doch sterbe ich gemordet. Sie waren in der ganz unnachahmbaren, um nicht zu sagen unlesbaren Handschrift Leonard Quintons geschrieben. Dann schritt Father Brown, noch immer das Papier in der Hand, nach dem Gewächshause, wo ihm sein ärztlicher Freund mit einem Ausdruck der Gewissheit und Bestürzung entgegentrat. Er hat's getan, sagte Harris. Mitsamen durchschritten sie die überwältigende und natürliche Pracht von Kakteen und Azaleen und fanden Leonard Quinton, den Dichter und Romanschriftsteller, mit herabhängendem Kopfe, so daß seine rötlichen Locken den Boden berührten, auf der Ottomane liegend. In seiner linken Seite steckte das seltsame Dolchmesser, das sie im Garten aufgelesen hatten, und seine welke Hand ruhte noch am Griff. Draußen tobte der plötzlich entfesselte Sturmwind, und der niederströmende Regen verdunkelte Garten und Glasdach. Father Brown schien dem Papiere mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden als der Leiche. Er hielt es dicht vor die Augen und suchte es anscheinend in der Dunkelheit zu lesen. Dann hielt er es aufwärts gegen das schwache Licht, und in diesem Augenblicke zuckte ein Blitz mit seinem weißen Lichte durch den Raum, so grell, dass das Papier schwarz dagegen erschien. Donnererfüllte Finsternis folgte, und nachdem der Donner verhallt war, sagte Father Browns Stimme aus dem Dunkel: Doktor, dieses Papier hat nicht die rechte Gestalt. Was meinen Sie damit? Fragte Dr. Harris und starrte ihn stirnrunzelnd an. Es ist nicht viereckig, antwortete Brown. Es ist der Rand an der Ecke abgeschnitten. Was bedeutet das? Wie zum Teufel soll ich dann das wissen? Brummte der Doktor. Glauben Sie, wir sollten den armen Burschen aufheben? Er ist ganz tot. Nein, antwortete der Priester. Wir müssen ihn liegen lassen, wie er liegt, und die Polizei holen lassen. Doch fuhr er immer noch fort, das Papier zu untersuchen. Als sie durch das Studierzimmer den Rückweg antraten, blieb er am Tische stehen und nahm eine kleine Nagelschere zur Hand. Oh, sagte er mit einer gewissen Erleichterung, damit hat er es gemacht. Und doch. Und seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Ach, hören Sie doch endlich auf mit Ihrem Unsinn über den Papierfetzen, versetzte der Arzt mit Nachdruck. Das war eben seine Liebhaberei. Zu Hunderten hatte er deren. Er schnitt all sein Papier so zu. Und er wies auf einen Stoß noch unbeschriebenen Manuskriptpapieres auf einem anderen kleineren Tisch. Father Brown trat an diesen heran und ergriff ein Blatt. Es hatte dieselbe unregelmäßige Gestalt. Ganz richtig, sagte er. Und hier sehe ich die Ecken, die abgeschnitten worden sind. Und zum großen Ärger seines Begleiters begann er sie zu zählen. Stimmt, schloss er mit entschuldigendem Lächeln. 23 beschnittene Bogen und 22 abgeschnittene Ecken. Und da ich sehe, dass Sie ungeduldig sind, wollen wir die anderen aufsuchen. Wer soll es seiner Gattin mitteilen? Fragte Dr. Harris. Wollen Sie ihr jetzt die Nachricht überbringen, während ich einen Diener um die Polizei schicke? Wie Sie wünschen, fügte sich Father Brown gleichgültig und begab sich in die Vorhalle. Hier fand er auch ein Drama, wenngleich etwas groteskere Natur. Es zeigte nichts weniger als seinen riesenhaften Freund Flambeau in einer Stellung, an die dieser lange nicht mehr gewohnt war, während auf dem Gartenweg am Fuß der Treppe der herzige Atkinson zappelte, die Füße hoch in der Luft und Hut und Stock nach entgegengesetzten Richtungen dem Pfad entlang flogen. Atkinson hatte die nahezu vetterliche Obhut Flambeaus endlich satt bekommen und versucht, diesen niederzuschlagen, was bei dem Apachenkönig auch nach dessen Abdanken noch kein so einfaches Spiel war. Flambeau war daran, sich auf den Feind zu werfen und ihn von Neuem zu packen, als der Priester ihn leicht auf die Schulter klopfte. »Machen Sie Frieden mit Mr. Atkinson, mein Freund«, sagte er. »Bitten Sie einander ab und sagen Sie gute Nacht. Wir brauchen ihn nicht länger festzuhalten.« Dann, als Atkinson noch etwas zweifelhaft sich erhob, seinen Hut und Stock aufklaubte und der Gartentüre zueilte, fuhr Father Brown mit etwas ernsterer Stimme fort: Wo ist der Inder? Alle drei, denn der Arzt hatte sich zu ihnen gesellt, wandten sich unwillkürlich der dunklen Rasenbank unter den im Abenddunkel violetten, rauschenden Bäumen zu, wo sie zuletzt den braunen Mann in seinem sonderbaren Gebet schwanken gesehen hatten. Der Inder war verschwunden. »Verdammt«, rief der Doktor und stampfte wütend mit dem Fuß, »jetzt weiß ich, dass es der schwarze Kerl war, der es getan hat.« »Ich dachte, Sie glauben nicht an Zauberei«, erwiderte Father Brown ruhig. »Das tue ich auch nicht«, gab der Arzt rollenden Auges zurück. »Ich weiß nur, dass mich jener gelbe Teufel anwiderte, schon als mir der Gedanke kam, er sei ein abgefeimter Betrüger, und er wird mir noch verhasster sein, wenn ich denke, dass er wirklich ein solcher war.« »Nun, es tut nichts, dass er entkommen ist«, meinte Flambeau, »denn wir hätten ihm doch nichts beweisen und nichts anhaben können. Man kann nicht gut bei der Bezirkspolizei erscheinen und eine Geschichte vorbringen von jemandem, der durch Zauberei oder Autosuggestion oft gezwungen selbst Mord begangen hat.« Father Brown hatte sich inzwischen ins Haus begeben, um der Gattin des Toten die Nachricht zu überbringen. Als er wieder herauskam, sah er etwas bleich und bewegt aus, doch was bei jener Unterredung vor sich ging, hat niemand je erfahren, auch nicht nachdem alles sich aufgeklärt hatte. Flambeau, der ruhig mit dem Arzt sprach, war überrascht, seinen Freund so bald wieder an seiner Seite zu sehen, doch Brown beachtete dies nicht und zog nur den Doktor beiseite. »Sie haben nach der Polizei geschickt, nicht wahr?« fragte er. »Ja«, antwortete Harris, »sie muss in 10 Minuten hier sein.« »Wollen Sie mir einen Gefallen tun?« sagte der Priester ruhig, »um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich sammle solche sonderbare Geschichten, welche oft, wie auch hier in diesem Falle mit unserem Hindu, Elemente enthalten, die man kaum in einem Polizeiberichte niederlegen kann. Nun möchte ich, dass Sie einen Bericht über diesen Fall zu meinem Privatgebrauch niederschreiben. Ihr Gewerbe fordert nüchterne Klugheit«, betonte er und blickte dem Arzt streng und fest ins Auge. »Es scheint mir manchmal, als wüssten Sie einige Einzelheiten aus dieser Geschichte, die Sie vorzogen, zu verschweigen. Mein Gewerbe ist wie das Ihrige, ein verschwiegenes, und ich werde alles, was Sie für mich niederschreiben, streng vertraulich behandeln. Aber schreiben Sie alles.« Der Arzt, welcher den Kopf etwas zur Seite gebeugt, nachdenklich zugehört hatte, blickte einen Augenblick dem Priester ins Gesicht und sagte er: »Einverstanden«, begab sich in das Studierzimmer und schloss die Türe hinter sich. »Flambeau«, lud Father Brown ein, »dort ist eine Bank unter der Veranda, wo wir ungestört vom Regen rauchen können. Sie sind mein einziger Freund in der Welt, und ich möchte mit Ihnen plaudern, oder vielleicht mit Ihnen schweigen.« Sie ließen sich behaglich unter der Veranda nieder. Father Brown nahm gegen seine Gewohnheit eine gute Zigarre an und rauchte sie beharrlich und stillschweigend, während der Regen auf das Dach niederströmte. »Mein Freund«, begann er endlich, »dies ist ein sehr seltsamer Fall, ein höchst seltsamer Fall.« »Scheint mir auch so«, erwiderte Flambeau, sich leicht schüttelnd. »Sie nennen ihn seltsam, und ich nenne ihn seltsam«, fuhr jener fort, »und doch meinen wir ganz entgegengesetzte Dinge. Der moderne Verstand verwechselt immer zwei verschiedene Ideen, das Geheimnisvolle im Sinne des Wunderlichen und das Geheimnisvolle im Sinne des Unverständlichen. Darin liegt auch die Hälfte der Schwierigkeit bezüglich des Wunders. Ein Wunder ist aufsehenerregend, aber es ist einfach. Es ist einfach, weil es ein Wunder ist. Es ist Macht, welche direkt von Gott kommt, oder vom Teufel, anstatt indirekt durch die Natur oder den menschlichen Willen. Sie meinen nun, dass dieser Fall wunderlich ist, weil ein Wunder vorliegt, weil er durch von einem gottlosen Inder ausgeübte Zauberkraft geschah. Bestehen Sie wohl, ich sage nicht, er war nicht übersinnlich oder diabolisch. Nur Himmel und Hölle wissen, durch welche Umgebung von Einflüssen seltsame Sünden in das Leben der Menschen eindringen. Im vorliegenden Falle aber dreht es sich darum: Wenn es, wie Sie denken, nichts als Zauberkraft war, dann ist es wunderbar. Aber es ist nicht geheimnisvoll, das heißt nicht unverständlich, nicht verwickelt. Die Eigenart eines Wunders ist das Geheimnisvolle, doch seine Art ist einfach. Nun aber ist die Art dieses Falles gerade das Gegenteil von einfach. Das Gewitter, welches eine Weile nachgelassen hatte, schien wieder anzuwachsen, und von fern her rollte schwache Donner. Father Brown streifte die Asche seiner Zigarre ab und fuhr fort. Diesem Vorfalle haftet etwas Verwickeltes, Garstiges, Gewundenes an, das weder den geradeaus zielenden Schlägen des Himmels noch der Hölle eigen ist. Wie man die gewundene Spur einer Schlange kennt, so kenne ich die gewundene Spur eines Menschen. Ein greller Blitz öffnete sein ungeheures Himmelsauge, der Himmel schloss sich wieder, und der Priester fuhr fort. Von all diesen gewundenen, missgestalteten Dingen war das Schlimmste die Gestalt jenes Stücks Papier. Es war krummer als der Dolch, welcher ihn tötete. »Sie meinen, das Papier, auf dem Quinton seinen Selbstmord bekannte?« fragte Flambeau. »Ich meine das Papier, auf welches Quinton schrieb, ich sterbe durch meine eigene Hand«, erwiderte Father Brown. »Die Gestalt jenes Papiers, mein Freund, war die unrechte Gestalt, wenn ich sie je in diesem erbärmlichen Welt gesehen habe.« »Es war eine Ecke abgeschnitten«, warf Flambeau ein, »und wie ich hörte, war alles Papier Quintons in dieser Weise beschnitten.« »Eine sehr merkwürdige Art«, fuhr der andere fort, »und meines Erachtens eine sehr schlechte Art. Hören Sie, Flambeau, dieser Quinton, Gott sei ihm gnädig, war vielleicht in mancher Hinsicht ein gemeiner Kerl, aber er war wirklich ein Künstler, mit dem Stift sowohl wie mit der Feder. Seine Schrift, obwohl schwer lesbar, war kühn und schön. Ich kann nicht beweisen, was ich sage, ich kann überhaupt nichts beweisen, aber ich sage Ihnen mit aller Kraft meiner Überzeugung, dass er nie dieses elenden Stückchen von einem Bogenpapier abgeschnitten haben konnte, wenn er zu irgendeinem passenden Zwecke, sei es zum Einbinden oder sonst etwas Papier zu beschneiden gehabt hätte, würde er ganz anderen Schnitt mit der Schere getan haben. Erinnern Sie sich, wie es aussah? Es war von gemeiner Form, es war missgestaltet, schlecht, so etwa. Erinnern Sie sich nicht?« Und er fuhr mit seiner brennenden Zigarre vor ihm im Finstern umher und machte so schnelle, unregelmäßige Vierecke, dass Flambeau wirklich sie als feurige Hieroglyphen auf dem Dunkel zu sehen vermeinte, solche Hieroglyphen, von denen sein Freund gesprochen hatte, die unentzifferbar sind und doch nichts Gutes bedeuten können. »Doch«, versetzte Flambeau, als der Priester seine Zigarre wieder in den Mund steckte und zurückgelehnt zur Decke starrte, »nehmen wir an, jemand anderer hat sich der Schere bedient. Weshalb sollte ein anderer, indem er von Manuskriptecken abschneidet, Quinton veranlassen, selbst Mord zu begehen?« Father Brown lag noch zurückgelehnt und blickte noch immer nach oben, nahm aber das Zigarre aus dem Mund und sagte, »Quinton hat niemals Selbstmord begangen.« Flambeau starrte ihn an. »Warum zum Teufel«, schrie er, »warum hat er dann Selbstmord eingestanden?« Der Priester lehnte sich vornüber, stützte die Ellenbogen auf die Knie, blickte zu Boden und sagte mit leiser, deutlicher Stimme, »er hat niemals Selbstmord eingestanden.« Flambeau setzte seine Zigarre ab. »Sie meinen«, sagte er, »die Schrift war gefälscht?« »Nein«, erwiderte Father Brown, »es ist von Quinton geschrieben.« »Nun, was wollen Sie dann?« entgegnete Flambeau ärgerlich. »Quinton schrieb, ich sterbe durch meine eigene Hand, mit seiner eigenen Hand auf ein einfaches Stück Papier.« »Von der unrechten Form«, ergänzte der Priester ruhig. »Och, diese verdammte Papierform«, rief Flambeau aus, »was hat denn die damit zu tun?« »Es waren 23 beschnittene Blätter«, fuhr Brown unbeirrt fort, »und nur 22 abgeschnittenen Ecken. Folglich ist eines von diesen vernichtet worden, wahrscheinlich das von dem beschriebenen Blatte. Bringt Sie das nicht auf einen Gedanken?« In Flambeaus Gesicht ging ein Licht auf. Es war, meinte er, noch weiteres von Quinton darauf geschrieben, noch einige Worte. »Man wird euch sagen, ich sterbe durch meine eigenen Hand, oder glaubt nicht.« »Feuer! wie es im Kinderspiel heißt, unterbrach ihn sein Freund. Aber das Stückchen war kaum einen halben Zoll breit. Da war kein Raum für ein Wort, geschweige denn für fünf. Fällt Ihnen nichts ein, eine Kleinigkeit größer als ein Komma, was der Mann, in dessen Herz die Hölle tobte, wegschneiden musste, um einen gegen ihn aussagenden Zeugen unschädlich zu machen? Es will mir nichts einfallen, bekannte Flambeau endlich. Was meinen Sie zu einem Anführungszeichen? Fragte der Priester und schleuderte seine Zigarre gleich einer Sternschnuppe in das Dunkel. Der andere war sprachlos, und Father Brown fuhr fort wie einer, der zum Wesentlichen zurückkehrt. Leonard Quinton war Romanschriftsteller und schrieb an einem orientalischen Romane über Zauberei und Hypnotismus. In diesem Augenblicke wurde die Türe hinter ihnen hastig geöffnet und der Doktor kam, den Hut auf dem Kopfe, heraus und überreichte dem Priester einen langen Briefumschlag. »Hier ist das Schriftstück, das Sie wünschten«, sagte er. »Ich muss jetzt nach Hause gehen. Gute Nacht!« »Gute Nacht«, rief Father Brown nach, als der Arzt raschen Schrittes der Pforte zueilte. Er hatte die Haustüre offen gelassen, so daß ein Streifen Gaslichtes herausfiel. Bei diesem Lichte öffnete Brown den Umschlag und las: »Werter Father Brown, Vicisti Galilei, verflucht sonst Ihre Augen, denn sie durchschauen alles. Wäre es möglich, dass schließlich doch etwas hinter all Ihrem Zeugs ist? Ich bin ein Mensch, der seit seiner Kindheit an die Natur und an alle natürlichen Funktionen und Instinkte geglaubt hatte. Gleichviel, ob man sie sittlich oder unsittlich nannte. Lange noch, ehe ich Arzt wurde, als ich noch ein Schuljunge war und Mäuse und Spinnen hielt, glaubte ich, gut dahin zu leben sei das Beste in der Welt. Nun aber bin ich erschüttert. Ich habe an die Natur geglaubt, doch es scheint, als könne die Natur den Menschen im Stiche lassen. Sollte hinter ihrem Humbug am Ende doch etwas liegen? Ich fange wirklich an, krankhaft zu werden. Ich liebte Quintons Weib. Was war daran unrecht? Die Natur hatte es mich geheißen, und Liebe ist die Triebfeder der Welt. Ich dachte auch ganz aufrichtig, sie würde mit mir, einem ehrlichen Zweifüßler, glücklicher sein, als mit jenem halbverrückten Plagegeist. Was war Unrechtes darin? Ich stellte mich nur wie ein Mann der Wissenschaft Tatsachen gegenüber. Sie würde glücklicher sein. Nach meinem eigenen Glauben war ich vollkommen frei, Quinton zu töten, was für jedermann, auch für ihn selbst, das Beste war. Doch als gesundes Lebewesen fiel mir nicht ein, mich selbst zu beseitigen. Ich beschloss daher, es erst zu tun, wenn ich eine Gelegenheit fände, die mich völlig unbeheiligt ließ. Diese Gelegenheit sah ich heute morgens. Ich war heute im ganzen dreimal in Quintons Zimmer. Als ich das erste Mal hineinging, sprach er von nichts anderem als der unheimlichen Erzählung, der Fluch eines Heiligen, an der er schrieb und worin ein indischer Einsiedler einen englischen Oberst nur durch Gedankenübertragung Selbstmord begehen lässt. Er zeigte mir die letzten Blätter und las mir sogar den letzten Abschnitt vor, der ungefähr lautete: Der Eroberer des Panschab, nur noch ein gelbes Skelett, aber immer noch ein Riese, vermochte noch, sich auf seinen Ellbogen zu stützen und seinem Neffen ins Ohr zu hauchen: Ich sterbe durch meine eigene Hand, doch sterbe ich gemordet. Zufälligerweise, wie es in 100 Fällen nur ein einziges Mal zu geschehen pflegt, standen diese letzten Worte zu Beginn eines neuen Blattes. Ich verließ das Zimmer, und berauscht von einer fürchterlichen günstigen Gelegenheit, ging ich in den Garten hinaus. Wir schlenderten um das Haus, und zwei weitere Vorfälle arbeiteten mir in die Hand. Sie hegten Verdacht gegen den Inder, und sie fanden einen Dolch, dessen Benutzung durch den Inder höchstwahrscheinlich erscheinen musste. Ich benützte die Gelegenheit, steckte ihn ein, kehrte in Quinstons Studierzimmer zurück und reichte ihm sein Schlafmittel. Er wollte nichts davon wissen, Atkinson eine Antwort zu geben, aber ich drang in ihn, den Burschen zuzurufen und ihn zu beruhigen, denn ich brauchte einen klaren Beweis, dass Quinton noch lebte, als ich das Zimmer zum zweiten Mal verließ. Quinton legte sich im Gewächshause nieder, und ich kam durch das Studierzimmer. Ich bin sehr gewandt mit meinen Händen, und in ein und einer halben Minute hatte ich getan, was ich tun wollte. Ich hatte den ganzen ersten Teil von Quintons Roman ins Kaminfeuer geworfen, wo er zu Asche verbrannte. Da sah ich, daß das Anführungszeichen hinderlich war, also schnitt ich es ab, und um es noch wahrscheinlicher zu machen, beschnitt ich den ganzen Stoßpapier in gleicher Weise. So kam ich heraus mit dem Bewusstsein, daß Quintens Eingeständnis des Selbstmordes auf dem Tische lag, während Quinten lebend, jedoch schlafend im Gewächshause drüben ruhte. Der letzte Akt war ein verwegener, das können Sie sich denken. Ich gab vor, Quinten tot liegen gesehen zu haben und stürzte in sein Zimmer. Ich hielt sie mit den Papieren auf und daran gewöhnt, mein Handy rasch zu gebrauchen, tötete ich Quinten, während sie sein Geständnis des Selbstmordes lasen. Er war halb betäubt von dem Schlaftrunk. Ich legte seine Hand um den Dolch und stieß ihn ihm in den Leib. Der Dolch war von so sonderbarer Form, dass nur ein Operationskundiger den Winkel berechnen konnte, um sein Herz zu treffen. Ob Sie das wohl bemerkten? Als ich es getan hatte, geschah das Außergewöhnliche. Die Natur verließ mich. Ich fühlte mich krank. Mir war, als hätte ich etwas Unrechtes begangen. Ich glaube, mein Gehirn besagt, ich empfinde etwas wie einen verzweifelten Trost in dem Gedanken, dass ich das Geschehene jemanden anvertraut habe, dass ich es nicht allein mit mir herumtragen muß, wenn ich heirate und Kinder habe. Was ist mit mir? Wahnsinn! Oder kann man Gewissensbisse haben, wie in Byrons Gedichten? Ich kann nicht weiterschreiben. James Erskine Harris. Father Brown faltete den Brief sorgfältig zusammen und steckte ihn in seine Brusttasche, als eben kräftig die Torglocke gezogen wurde und die nassen Gummimäntel mehrerer Polizisten draußen auf der Straße glänzten. Ende von Missgestalt, Teil 2.